Abschnitt 9 aus Old Shorehand 1 von Karl May. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Zweites Kapitel, in der Oase, Teil 2. Die Nacht war kühl und meine Kleidung nass. Dennoch schlief ich fest bis 4 Uhr, wo ich zur letzten Wache geweckt wurde. Als diese fast zu Ende war, begann der Tag zu grauen und ich hatte bald Licht genug, meine neuen und berühmten Bekannten zu betrachten. Da lag er jetzt vor mir, ruhig schlafend, ein wahrer Riese von Gestalt. Seine mächtigen Glieder waren ganz in Leder gekleidet, doch so, dass die von der Sonne gebräunte Brust unbedeckt blieb. Sein langes, braunes, seidenweiches Haar lag wie ein Schleier bis auf den Gürtel herab, und selbst im Schlafe, währenddessen doch sonst das geistige Leben aus den Zügen zurückgetreten zu sein pflegt, lag auf seinem Gesichte der Ausdruck jener Energie, ohne welche ein guter Westmann undenkbar ist. Grad so, wie ich ihn hier liegen sah, hatte ich ihn mir vorgestellt. Allerdings, weil er mir so beschrieben worden war. Denn es ist keineswegs richtig, sich jeden namhaften Westläufer als eine solche Figur vorzustellen. Wer das tut, und das geschieht allerdings sehr häufig, der fühlt sich dann später, wenn er den Betreffenden zu sehen bekommt, meist sehr enttäuscht. Berühmte Jäger von so riesiger Gestalt habe ich nur zwei gesehen, Old Firehand und Old Shorehand. Man macht ja oft die Erfahrung, dass körperliche Hünen ein wahrhaft kindliches Gemüt besitzen und aller Kampfeslust und Kampfesfertigkeit ermangeln, während dürftiger gebaute Menschen sich lieber zerreißen als in die Flucht schlagen lassen. Doch soll dies natürlich keineswegs als Regel gelten. Das Leben im Wilden Westen ist der Bildung voller Körperformen nicht günstig, doch schafft es eiserne Muskeln und Sehnen wie der Stahl. Es war Zeit, die Schläfer zu wecken, ich tat es, und als Old Shorehand sich aufrichtete, konnte ich erst richtig sehen, in welcher Harmonie die einzelnen Teile und Glieder seines Körpers zueinander standen. »Good morning, Sir«, grüßte er mich, indem er seinen Blick forschend an mir niedergleiten ließ und dann wieder zu meinem Gesichte erhob. »Endlich! Endlich wird mir der Wunsch erfüllt, euch zu sehen, denn das gestern Abend in der Dunkelheit war kein Sehen zu nennen. Hier meine Hand zum Morgengruß und nochmaligen Dank für das, was ihr an mir getan und wegen mir gewagt habt. Wollt ihr einschlagen, Mr. Shatterhand?« »Gern. Auch ich freue mich aufrichtig, euch endlich kennenzulernen. Wenn es euch recht ist, wollen wir treu zusammenhalten. Das ist der Wunsch, den ich habe.« »Well, soll geschehen. Wenigstens, was an mir liegt, werde ich mir Mühe geben, dass nichts geschieht, was uns auseinanderbringen kann.« Er dehnte und reckte sich, untersuchte die Hand- und Fußgelenke und fuhr dann fort. »Ich habe gut geschlafen und die Folgen der Fesseln sind vollständig verschwunden. Was werden wir nun zunächst beginnen?« »Wir nehmen den Häuptling vor, um ihm zu sagen, was wir von ihm verlangen, und schicken dann den gefangenen Indianer hinüber in das Lager.« »Und bis er wiederkommt, wird tüchtig gefrühstückt«, fiel Old Bubble ein. »Wozu hätte ich denn das viele Fleisch mitgebracht?« »Wer etwas zu essen hat, der soll essen. Tis clear.« »Oder hat jemand etwas dagegen?« Es fiel keinem ein, gegen dieses Argument Widerspruch zu erheben. Old Shorehand bat mich, die Verhandlung mit Wupperumwiji zu leiten, aber da es ihn selbst betraf, so war ich der Meinung, dass er dem Häuptlinge seine Bedingungen selbst vorschreiben müsse. Und er tat dies denn auch. Wupperumwiji zögerte auch gar nicht, auf sie einzugehen. Er sah ein, dass er gar nicht glimpflicher wegkommen könne. Dann banden wir den Comanchen, den Old Bubble gestern gefangen hatte, los. Er erhielt von dem Häuptlinge die nötigen Befehle und ging dann fort, dieselben auszurichten. Hierauf hatten wir Zeit, unser Frühstück einzunehmen. Nach ungefähr 2 Stunden sahen wir den Boten mit einigen Roten zurückkehren. Sie brachten Old Shorehands Pferd, seine Waffen und alle anderen Gegenstände, die ihm fehlten, auch seinen breitkrempigen Hut, der auf der Insel liegen geblieben war. Als er erklärte, dass nichts fehle, gaben wir den Häuptling frei. Eigentlich hatten wir ihm das Versprechen abverlangen wollen, fernerhin Frieden zu halten. Wir sagten uns aber, dass er sein Wort doch nicht halten werde, und weil durch eine solche Forderung unsere Verhandlung mit ihm sehr in die Länge gezogen worden wäre, verzichteten wir lieber darauf, sie zu stellen. Als wir ihm die Fesseln abgenommen hatten, tat er einige Schritte, um sich zu entfernen, drehte sich aber wieder um und richtete die Worte an mich. »Die Bleichgesichter haben Frieden mit uns geschlossen. Ich frage sie, wie lange er währen soll.« »Solange du willst«, antwortete ich ihm. »Es steht das Ganze in eurem eigenen Belieben.« »Warum spricht Old Shatterhand nicht deutlicher? Warum sagt er nicht eine bestimmte Zeit?« »Weil ich das nicht kann. Wir sind den roten Männern nicht feindlich gesinnt und möchten gern stets und immer Freundschaft mit ihnen halten. Wir wissen aber, dass sie nicht ebenso denken wie wir, und wir müssen es also auf sie ankommen lassen. Solange sie uns den Frieden halten, wird bei uns das Beil des Krieges auch vergraben bleiben. Uff, wie lange werden die weißen Männer in dieser Gegend verweilen? Wir werden sofort aufbrechen. Wohin? Frag den Wind, wohin er geht. Er weht bald hierhin, bald dorthin. Ist's auch mit dem Jäger des Westens, der nie heute sagen kann, wo er sich morgen befinden wird. Old Shatterhand weicht meiner Frage aus. Meine Antwort ist so wie die deinige, wenn ich dich fragen würde. Nein, denn ich würde dir die Wahrheit sagen. Das wollen wir doch einmal versuchen. Wie lange bleiben die roten Krieger hier am blauen Wasser? Noch einige Tage. Wir sind hierher gekommen, um zu fischen, und werden gehen, wenn wir dies getan haben. Wohin werdet ihr dann reiten? Nach Hause zu unseren Frauen und Kindern. Behauptest du, dass dies die Wahrheit sei? Ja. So sei klug und tue nach deinen Worten. Jede Lüge gleicht einer Nussschale, deren Kern in der Bestrafung besteht. Du hast gesagt, dass du Old Shatterhand nicht fürchtest. Du brauchst ihn auch nicht zu fürchten. Außer dann, wenn du ihn zwingst, Abrechnung mit dir zu halten. Ich habe gesprochen. Hauk. Er machte eine stolz abwehrende Handbewegung und ging. Seine Leute folgten ihm. Meine Begleiter wollten sich über sein Verhalten und seine Worte aussprechen. Ich aber schnitt ihnen die Rede kurz ab. Mischurs, schweigen wir jetzt darüber. Wir können uns später besprechen. Jetzt müssen wir fort. Ist das so eilig, Sir? Fragte Parker. Ja, das denke ich nicht. Wir haben den Roten eine tüchtige Lehre gegeben, und sie werden sich hüten, uns Gelegenheit zu einer zweiten zu geben. Das klingt sehr zuversichtlich, Mr. Parker, bedenkt aber wohl, dass wir nur 12 Personen sind und über 150 Rote gegen uns haben. Das ist richtig, aber Old Shatterhand, Old Shorehand, Old Wubble, ich will euch nur diese Namen nennen und von uns anderen gar nicht reden. Die Comanchen werden sich hüten, uns zu belästigen. Ich bin im Gegenteile überzeugt, dass sie nach Rache dürsten. Sie mögen unsere Namen fürchten, aber sie wissen ebenso gut wie wir, dass im Falle eines Angriffes 12 von ihnen auf einen von uns kommen. Sie hatten in Old Shorehand einen vorzüglichen Fang gemacht, den wir ihnen wieder abgenommen haben. Sie werden wütend darüber sein und danach trachten, nicht nur ihn, sondern auch uns in ihren Besitz zu bekommen. Wenn sie uns hier in der offenen Savanne überfallen, so haben wir keine Deckung. Wir würden uns zwar wehren und eine große Zahl von ihnen niederstrecken, endlich aber doch unterliegen. Nein, wir müssen fort. Das kann uns auch nichts nützen, denn wenn sie wirklich die Absicht haben, uns zu erwischen, so werden sie uns folgen, wenn wir fortreiten. Da können wir uns zu ihrem Empfang eine geeignetere Örtlichkeit wählen, als diese hier ist. Sie werden uns allerdings folgen, schon um zu erfahren, wohin wir reiten, aber allzu weit können sie sich nicht entfernen, weil sie nach dem Llano wollen. Old Shorehand und Old Wubble gaben mir recht. Joss Hawley hatte mich zu sehr in sein Herz geschlossen, als dass er es geäußert hätte, wenn er anderer Meinung gewesen wäre. Und die anderen, nun, diese anderen waren ganz und gar nicht zornig darüber, dass wir aus der gefährlichen Nähe der Comanchen fort wollten. Sie erklärten sich vielmehr so rasch damit einverstanden, dass sich meine über sie gehegte Ansicht nur befestigte. Sie waren ganz gewöhnliche Leute, die mir nur in ihrer Gesamtheit von Nutzen sein konnten. Wenn sie bei mir blieben, standen mir einige Gewehre mehr zur Verfügung. Ich hatte aber ebenso viele Menschen mehr zu versorgen und war in meinen Bewegungen und Handlungen nicht frei. Einzeln konnte ich sie nicht verwenden, dazu waren sie zu unselbstständig und unerfahren. Wie die Angelegenheit jetzt stand, wäre es mir lieber gewesen, sie nicht bei mir zu haben. Dazu kam der Umstand, dass die Oase in dem Llano ein Geheimnis sein sollte. Die Weißen, die es bis jetzt kannten, hatten es nicht verraten. War es klug, meine jetzigen Begleiter in dasselbe einzuweihen? Ich traute ihnen keine Verschwiegenheit zu. Durfte ich sie aber von mir weisen? Nein, das hätte sie gekränkt. Ich musste versuchen, sie selbst auf den Gedanken zu bringen, sich von mir zu trennen. Und dies schien, da sie keinen hervorragenden Mut und Unternehmungsgeist besaßen, gar nicht schwer zu sein. Wir ritten also fort, mit Fleischvorrat reichlich versehen. Ich hielt mich mit Old Shorehand an der Spitze, und niemand fragte mich, wohin ich mich wenden wollte. Natürlich nahm ich die Richtung nach der Furt und trieb, als wir dort angekommen waren, mein Pferd in das Wasser. Die anderen folgten mir. Am jenseitigen Ufer stieg ich ab, band mein Pferd an einen Baum und setzte mich nieder. Old Shorehand und Old Wubble taten sofort nach meinem Beispiele. Parker aber blieb ebenso wie die anderen im Sattel sitzen und fragte. »Ihr steigt ab, Sir? Das sieht genauso aus, als ob ihr längere Zeit hierbleiben wolltet.« Ich brauchte nicht zu antworten, denn Old Bubble übernahm an meiner Stelle die Erklärung. »Allerdings bleiben wir hier, Mr. Parker. Wundert ihr euch etwa darüber?« »Natürlich.« »So könnt ihr wohl nicht begreifen, warum wir wieder nach Westen geritten sind, anstatt nach Osten, wohin wir eigentlich wollen.« »Welch eine Frage! Ihr scheint mich für sehr dumm zu halten. Die Roten dürfen nicht wissen, dass wir ostwärts wollen, weil wir ihren Kriegsplan kennen. Darum müssen wir zunächst nach der entgegengesetzten Richtung, um sie zu täuschen. Aber warum wir schon hier halten bleiben und uns sogar ganz gemächlich niedersetzen sollen, das ist mir ein Rätsel.« »Es ist euch jedenfalls schon manches ein Rätsel gewesen und wird es euch später auch sein. Erst wolltet ihr nicht vom blauen Wasser fort, obgleich wir dort der größten Gefahr ausgesetzt waren. Und nun wir uns hier hinter dem Flusse und den Büschen in der schönsten Sicherheit befinden, bleibt ihr im Sattel kleben wie eine Fliege im Leime.« »So wollt ihr auf die Roten warten?« »Yes.« »Aber das ist doch gar nicht nötig. Wenn sie kommen, müssen wir uns wehren, und wenn wir weiterreiten, entgehen wir aller Feindseligkeit. Da ist es doch entschieden besser, das Letztere zu tun.« »Damit sie unseren Spuren folgen und uns dann abends oder in der Nacht, wenn wir sie nicht sehen können, überfallen. Was ihr doch für ein ungeheurer Pfiffikus seid, steigt nur ab.« Parker folgte dieser Aufforderung, ließ aber dabei ein unwilliges Brummen hören. Old Bubble ärgerte sich darüber und fuhr ihn zornig an. »Was habt ihr da zu brummen, Sir? Reitet getrost fort, wenn es euch hier nicht gefällt. Es wird sich niemand Mühe geben, euch zurückzuhalten. Darauf könnt ihr euch verlassen.« »Habe ich etwa verlangt, dass sich jemand diese Mühe geben soll, Mr. Cutter?« »So brummt auch nicht. Wisst ihr, was dieses Brummen ist? Eine Beleidigung für Mr. Shatterhand, nach dessen Beispiel wir uns hier gerichtet haben. Durch dieses Brummen zeigt ihr an, dass ihr nicht einverstanden mit ihm seid, und ihr wisst ja, was ich euch gesagt habe. Wer ihn für dumm hält, den lassen wir einfach sitzen.« »Oho, so war es ja gar nicht gemeint.« »Jawohl, war es so gemeint. Weil ihr damals euren ersten Elk aufs Blatt getroffen habt, bildet ihr euch ein, dass eure Ansichten auch stets aufs Blatt treffen. Da befindet ihr euch aber gewaltig im Irrtum. Da nehmt mich dagegen an. Ich bin über 90 Jahre alt und habe Dinge erlebt und mitgemacht, die andere nie im Traume zu sehen bekommen. Aber ich werde doch nicht wagen, gegen Old Shatterhand zu murren, obgleich er der reine Jüngling gegen mich ist. Wenn er so etwas tut, was ich nicht begreife, so brumme ich nicht, sondern ich frage ihn. Brummen tun überhaupt nur die Bären und die Ochsen. Tis clear. Soll das etwa mir gelten, Mr. Cutter? Seid ihr ein Bär oder ein Ochse? Wahrscheinlich nicht. Will es euch auch nicht raten, mich für so eine Kreatur zu halten. Und was eure Methode betrifft, Mr. Shatterhand zu fragen, anstatt zu brummen, so wird ihm an unnützen Fragen wohl auch nicht viel gelegen sein. Old Bubble fragt nicht unnütz. Das mögt ihr euch merken. Wenn ich eine Frage ausspreche, so betrifft sie stets einen Gegenstand, an welchem auch jeder andere Interesse haben und sich belehren kann. Das kann ich euch gleich jetzt beweisen. Passt einmal auf. Und sich an mich wendend fuhr er fort. Ja, war mir zum Beispiel gestern Abend etwas unklar, Sir. Darf ich euch um Auskunft bitten? Gewiss. Als ihr das Feuer, an welchem der Häuptling saß, beschlichen hattet und aus dem Wasser zurückkamt, brachtet ihr etwas mit. Ihr nahmt es mit nach unserem Lagerplatze und habt es da in die Büsche versteckt. Was war das? Das Schilf, welches ich mir über den Kopf gesteckt hatte. Oh, habe es mir gedacht. Warum warft ihr es nicht schon vorher weg? Damit die Roten es nicht finden sollten. So, gab es einen Grund dazu? Natürlich, man pflegt doch nichts ohne Grund zu tun. Ja, ihr, aber ich habe Leute gekannt, die zu allem, was sie taten, keine Gründe sagen konnten. Solche Menschen soll es auch jetzt noch geben. Was hätte es denn geschadet, wenn das Schilf von den Roten gefunden worden wäre? Sie hätten gemerkt, dass sie belauscht worden sind. Oh, wegen dieses kleinen Schilfbusches? Ja, wer hatte ihn abgeschnitten? Keiner von ihnen. Wo war er abgeschnitten worden? Sie hätten gesucht und die Stelle gewiss gefunden. Von da führte meine Doppelspur nach dem Gebüsche, in welchem ich mit euch steckte. Auch diesen Ort hätten sie entdeckt. Aber zu spät, denn wir waren fort. Hätten aber wahrscheinlich Mr. Shorehand noch nicht frei. Wenn das Schilf gefunden wurde, ehe ich auf die Insel kam, so wäre es unmöglich gewesen, ihn von dort wegzuholen, denn man hätte das ganze Lager alarmiert. Richtig, das kann ich mir denken, also das war der Grund. Nicht das allein. Ich habe dabei nicht nur an Mr. Shorthand, sondern an die Zukunft gedacht. Wieso? Ihr wisst, dass ich den Häuptling belauscht und was ich da erfahren habe. Was ich hörte, ist von großer Wichtigkeit für uns. Der ganze große Vorteil, den ich daraus zu ziehen beabsichtige, würde aber total verloren gehen, wenn die Roten wüssten, dass ich gehorcht habe. Ihr meint, dass sie dieses aus dem Schilfbusche zu schließen vermögen? Mit Leichtigkeit. Oho, ich bin ein alter, weißhaariger und erfahrener Kerl, aber wenn ich einer dieser Comanchen wäre und den Busch gefunden hätte, so hätte ich höchstens gedacht, dass ein Fremder da gewesen sei und das Lager beobachtet habe. Ob ein Gespräch von ihm belauscht worden sei, das wüsste ich sehr wahrscheinlich nicht. Gebt euch doch nicht weniger scharfsinnig, als ihr seid, Mr. Cutter. Ihr hättet doch gewiss darüber nachgedacht. Natürlich hätte ich das, aber auf welchen Gedanken wäre ich wohl gekommen? Auf den richtigen, ich bin überzeugt davon. Und hättet ihr gestern Abend das Rechte nicht getroffen, so doch heute am hellen Tage, wo man alles deutlich sehen kann, wenn der Verdacht einmal rege geworden ist. Denkt euch an die Stelle des Indianers. Was musste er sich fragen? Zunächst, wer der Fremde gewesen ist. Das wissen Sie jetzt. Sie wissen genau, dass wir Ihr Lager entdeckt und beobachtet haben. Aber haben wir auch gelauscht und etwas erfahren, was gesprochen worden ist? Diese Frage ist die wichtigste für Sie. Da finden Sie den Busch und den Ort, wo ich ihn abgeschnitten habe. Sie sehen, dass ich da in das Wasser gegangen bin. Warum bin ich in das Wasser gestiegen und wozu habe ich den Busch gebraucht? Um mich zu maskieren. Das sagen Sie sich sofort, denn die Anwendung dieser Art von Maskerade ist Ihnen nicht nur bekannt, sondern Sie sind sogar Meister darin. Mit Schilf maskiere ich mich aber nur dann, wenn ich beabsichtige, mich im Schilfe zu verstecken. Ich habe mich also im Schilfe des Ufers befunden. Wo? Natürlich in der Nähe des Feuers, welches dem Ufer am nächsten gewesen ist. Also dasjenige, an welchem der Häuptling gesessen hat. Sie suchen. Das Wasser ist durchsichtig. Und so sehen Sie die Stelle, wo ich mich gestern tief in den Schlamm eingegraben hatte. Von dieser Stelle war alles, was an dem Feuer gesprochen wurde, leicht zu hören. Daraus folgt, dass ich es gehört haben muss. Nun weiter. Zu welcher Zeit bin ich da gewesen? Was wurde da gesprochen und was habe ich also gehört? Das können Sie doch unmöglich erfahren. Schwer ist es, aber unmöglich nicht. Ich bin von dieser Stelle aus um den See gegangen, über denselben nach der Insel und von dieser mit Old Shorthand wieder zurückgeschwommen. Wie viel Zeit habe ich ungefähr dazu gebraucht? Ihr seht, es ist gar nicht so unmöglich zu berechnen, wann ich da gewesen bin. Was da gesprochen worden ist, darauf kann sich der Häuptling sehr wahrscheinlich besinnen. Der betreffende Zeitpunkt kann auch noch anders berechnet oder vielmehr erraten werden. Der Schein des Feuers erleuchtete die Stelle, an der ich lag. Ich kann also nur an Augenblicken, an denen die Aufmerksamkeit von dort abgelenkt war, hingekommen und mich wieder entfernt haben. Welche Augenblicke waren das? Bei ein wenig Nachdenken lässt sich auch diese Frage unschwer beantworten. Es hat drei solche Augenblicke oder Gelegenheiten gegeben. Nämlich als die beiden Comanchen, die wir freiließen, in dem Lager ankamen, als das Verhör mit ihnen beendet war und als zum Essen gerufen wurde. Und gerade zu und zwischen diesen Zeitpunkten hatte man sehr wichtige Gegenstände im Gespräch. Falls ich das Letztere belauscht habe, muss ich über die Absichten der Comanchen gut unterrichtet sein. So und noch vieles andere hätten sie sich sagen müssen, wenn der Schilfbusch von ihnen gefunden worden wäre. Wisst ihr nun, warum ich ihn mitgenommen und weit davon versteckt habe? Well, ich weiß es jetzt, Sir. Ihr seid das, was Mr. Parker vorhin nicht gewesen ist, nämlich ein großer Pfiffikus. Ich möchte nicht zu Leuten gehören, mit denen ihr in Feindschaft steht und die sich also vor euch in Acht zu nehmen haben. Ihr macht ja alles möglich und legt euch alles, was ihr tut, so sorgfältig und umsichtig zurecht, dass gar kein Misslingen möglich ist und der Feind gar nicht begreifen kann, wie er so in die Tinte geraten konnte. Dieses Lob muss ich zurückweisen, Mr. Cutter. Ich habe auch manchen großen Fehler begangen und oft selbst so tief in dem gesteckt, was ihr Tinte zu nennen beliebt, dass es ein wahres Wunder war, herauszukommen. Aber heraus seid ihr doch, sonst säßet ihr nicht hier, 'tis clear. Wollen hoffen, dass wir jetzt nicht auch einem solchen verteufelten Tintenfasse entgegenreiten. Welches Fass meint ihr wohl mit diesem tiefschwarzen Vergleiche, Mr. Cutter? Der Vergleich war dumm, denn dieses Tintenfass ist eigentlich kein Tintenfass, sondern eine Streusandbüchse, nämlich der Lano Estacado. Fürchtet ihr euch vor ihm? Fürchten? Hoffentlich ist es euch mit diesem Worte nicht ernst, Mr. Shatterhand. Möchte wissen, wovor Old Wubble sich fürchten könnte. Höchstens vor sich selber. Aber ihr werdet zugeben, dass zwischen einem Kanapee und einem Backofen ein großer Unterschied vorhanden ist. Ich bin so geistreich, dies einzusehen. Wer Gelegenheit hat, es sich in einem hübschen, kühlen Zimmer auf dem Kanapee bequem zu machen, dem fällt es doch nicht ein, in einen Backofen zu kriechen, um sich wie eine Pflaume ausdörren und abbacken zu lassen. Grad so ist das Verhältnis zwischen dem grünen Walde oder der grasigen Savanne und dem öden, glühenden Estacado. Wer im Walde oder auf der Prärie bleiben kann, der soll es sich ja nicht in den Sinn kommen lassen, die Steak Plains aufzusuchen. Er wäre ein Tor, wie man sich größer keinen denken kann. Schön. Aber so ein Tor wollt ihr doch jetzt wohl sein. Würde mir nicht einfallen, wenn ihr nicht dabei wäret, Mr. Shatterhand. Wer von euch ist schon in dem Lano Estacado gewesen? Er richtete diese Frage an seine Gefährten, und als sich herausstellte, dass keiner von ihnen die Plains durchquert hatte, lieferte er eine solche Schilderung der Wüste und erzählte so viele Unglücksfälle, dass es ihnen zu grauen begann. Ich ließ ihn gewähren, weil er mir dadurch, allerdings unbewusst, in die Hände arbeitete. Wir hatten uns nicht direkt am Wasser gelagert, sondern hinter den Büschen, welche am Ufer standen, und ich saß so, dass ich zwischen zwei Sträuchern hindurchsehen und die Breite des Flusses, also die ganze Furt, überblicken konnte. Old Shorehand saß neben mir und hatte dieselbe Aussicht. Eben erzählte Old Wubble von einem Raubanfalle, der im Lano ausgeführt worden war, und weil eine Person dabei vorkam, die ich gekannt hatte, schenkte ich dem Alten mehr Aufmerksamkeit als dem Flusse. Da stieß Old Shorehand mich an, deutete durch die Büsche und sagte: »Schaut dorthin, Sir, Sie kommen.« Old Wubble hielt in seiner Erzählung inne und wir lugten durch das Gesträuch. Am jenseitigen Ufer erschien eine berittene Comanchenschar, die wohl aus 30 Kriegern bestand, deren Gesichter mit den Kriegsfarben bemalt waren. Einer, wohl der Anführer, stieg ab und betrachtete den Boden, jedenfalls um zu sehen, ob wir in die Furt gegangen oder seitwärts abgeritten seien. Er sah, dass das Erstere der Fall war, stieg wieder auf und ritt in das Wasser. Seine Leute folgten ihm nach Indianerart, einer hinter dem anderen. »Wie unvorsichtig diese Kerls sind«, meinte Old Wubble. »Warum unvorsichtig?«, fragte Parker. »Weil sie gleich alle in den Fluss gehen und nicht erst einen herüberschicken, um sich zu vergewissern, dass wir fort sind. Nun kommen sie uns alle vor die Gewehre. Meine Kugeln stehen ihnen zu Diensten.« Er nahm sein Gewehr schussbereit. Ich aber sagte: »Es wird nicht geschossen, Sir. Ich habe sie hier erwartet, nicht um sie zu töten, sondern um sie von unserer Verfolgung abzubringen. Wenn sie umkehren und von uns lassen, ist es für uns ebenso gut und noch besser, als wenn wir sie erschießen. Sobald der erste von ihnen nahe genug ist, zeigen wir uns ihnen. Ihr legt die Gewehre auf sie an, während ich mit ihnen rede. Schießt aber erst in dem Falle, dass ich meinen Stutzen sprechen lasse.« »Wie ihr wollt«, brummte Old Wubble. »Aber besser wäre es, wenn diese roten Hunde ausgelöscht würden, wie man ein Dutzend Kerzen ausbläst.« Er war kein Indianerfreund und also mit meinem humanen Verhalten nicht einverstanden. Ich wartete, bis der Anführer uns auf 10 Pferdelängen nahe gekommen war, dann standen wir auf und traten hinter den Gebüsch hervor. Alle unsere Gewehre richteten sich auf ihn und seine Leute. Sie sahen uns sofort. »Uff, uff, uff, uff«, ertönten die Ausrufungen der Verwunderung, des Schreckens. »Halt«, rief ich ihnen zu, »wer einen Schritt weiter reitet oder seine Waffe erhebt, der wird erschossen.« Sie hielten an. Sie konnten das tun, weil ihre Pferde nicht schwammen, sondern festen Grund hatten. »Uff«, rief der Anführer. »Old Shatterhand ist noch hier. Warum hat er sich versteckt und ist nicht weitergeritten, wie wir dachten?« »Ach, habt ihr das gedacht?«, fragte ich. »So habt ihr geglaubt, dass ich kein Hirn besitze und mir nicht denken könne, dass ihr uns folgen werdet.« »Wir wollen Old Shatterhand nicht folgen.« »Wem denn?« »Niemandem?« Wohin reitet ihr? Auf die Jagd. Ich denke, ihr seid hier nur, um zu fischen. Die meisten fischen, die übrigen jagen. Wir wollen Fleisch machen, um es in unsere Wigwams zu bringen. Warum wollt ihr auf dieser Seite des Flusses und nicht drüben jagen? Weil wir glauben, hier mehr Wild zu finden. Ja, dieses Wild sind wir. Nein, dieses Wild sind die Büffel und Antilopen der Prärie und der Wassertäler. Seit wann ist es bei den roten Kriegern Sitte, sich die Gesichter mit Farben zu bemalen, wenn sie nur beabsichtigen, auf die Jagd zu gehen? Seit... Er fand keine passende Antwort und rief mir darum zornig zu. Seit wann ist es bei den Kriegern der Comanchen Sitte, jedem Bleichgesicht Rechenschaft darüber zu gehen, was sie tun oder nicht tun wollen? Seit Old Shatterhand diese Rechenschaft verlangt. Ich habe Wupperumugi, eurem Häuptlinge, gesagt, dass ich ein Freund der roten Männer bin, aber keine Gnade walten lasse, wenn ich angegriffen werde. Wir wollen euch nicht angreifen. So kehrt sofort um. Das tun wir nicht, sondern wir reiten an euch vorüber auf die Jagd. Versucht es! Es wird keiner von euch vorüberkommen, sondern der Fluss wird alle eure Leichen abwärts treiben und an das Ufer werfen. Uff, wer hat hier zu gebieten, Old Shatterhand oder die Krieger der Comanchen? Old Shatterhand, ihr seht alle unsere Gewehre auf euch gerichtet. Ich darf nur wollen, so gehen sie alle los, und auch meine Zauberbüchse wird zu euch reden. Ich gebe euch die Zeit, welche wir Weißen 5 Minuten nennen. Wenn ihr dann eure Pferde nicht zur Rückkehr gewendet habt, wird keiner von euch überhaupt zurückkehren können. Ich habe gesprochen. Ich nahm den Stutzen zur Hand, und wenn ich ihn auch nicht anlegte, was auf die Dauer von 5 Minuten ermüdet hätte, so hielt ich ihn doch so, dass seine Mündung gerade auf den Anführer gerichtet war. Er drehte sich im Sattel um und sprach einige leise Worte mit den hinter ihm im Wasser haltenden. Dann wandte er sich wieder mir zu und fragte, »Wie lange wird Old Shatterhand hier am Flusse bleiben?« »So lange, bis ich weiß, dass die Söhne der Comanchen nichts Böses gegen uns vorhaben.« »Das kann er jetzt schon wissen.« »Nein. Wir werden uns voneinander trennen und dieses Ufer weit hinauf und weit hinab besetzen. So sehen wir jeden Comanchen, der etwa herüber will. Ein Schuss genügt, um uns in kürzester Zeit zu vereinigen und euch zurückzutreiben. Wenn wir dann morgen Abend überzeugt sind, dass eure Krieger nicht versucht haben, an dieses Ufer zu gelangen, werden wir überzeugt sein, dass ihr den Frieden wollt und dann diese Gegend verlassen, in die wir nur gekommen sind, Old Shorehand zu befreien.« »Uff, bis morgen Abend, das ist lange.« »Für uns nicht, wir haben Zeit.« »Ihr werdet dann wirklich gehen?« »Ihr werdet uns dann nicht mehr sehen, ich habe es gesagt und ich halte mein Wort.« »Und ihr seid nur nach dem Saskuankui gekommen, um Old Shorehand zu befreien?« »Ja.« »Aus keinem anderen Grunde.« »Nein, ich sage es.« Diese Versicherung konnte ich geben, ohne mich einer Lüge schuldig zu machen. Ich hatte geradewegs nach dem Llano Estacado gewollt, und dieser Weg hätte mich nicht nach dem blauen Wasser geführt. Er wechselte wieder einige Worte mit seinen Hintermännern und machte dann noch einen Versuch mit mir. Old Shatterhand droht, weil er uns nicht glaubt. Wenn wir dennoch vorwärts reiten, wird er doch nicht schießen. Ich werde schießen, und ich gebe dir mein Wort. Du wirst der Erste sein, der meine Kugel in den Kopf bekommt. Wenn du trotz dieser Versicherung es versuchen willst, so habe ich nichts dagegen. Übrigens haben wir nicht länger zu warten, denn die 5 Minuten sind bereits abgelaufen. Uff, so reiten wir zurück. Aber wehe Old Shatterhand und seinen Bleichgesichtern, wenn sie in der Zeit bis morgen Abend es wagen sollten, nach dem blauen Wasser zu schleichen. Auch wir werden unser Ufer besetzen und jeden von euch töten, der sich an demselben sehen lässt. Auch ich habe gesprochen. Hauk. Sie kehrten um und verschwanden einer nach dem anderen jenseits der Furt hinter dem Gesträuch. Ich wendete mich zu Old Wubble. »Nun, Mr. Cutter, was sagt ihr jetzt? Ist das nicht ein prächtiger Erfolg?« »Erfolg? Sogar prächtig? Ich glaube überhaupt an keinen Erfolg.« »Sie sind doch fort.« »Werden aber wiederkommen.« »Fällt Ihnen nicht ein.« »Sie kommen wieder, sage ich euch. Sie werden an einer anderen Stelle herüberschwimmen.« »Um sich von uns erschießen zu lassen?« »Wollt ihr das wirklich tun, was ihr gesagt habt, nämlich das Ufer auf- und abwärts besetzen?« »Nein, das war nur eine Drohung.« So werden sie also herüberkommen und uns folgen. Ich sage euch, dass sie drüben bleiben werden, weil sie meine Drohung für wahr halten. Da wären sie dumm. Dumm oder nicht, sie werden bleiben. Das könnt ihr ja ihrer Drohung entnehmen. Welcher Drohung? Dass auch sie ihr Ufer besetzen werden. Übrigens nehmen sie jetzt als gewiss an, dass wir nur wegen Mr. Shorehand gekommen sind und also nichts weiteres gegen sie im Schilde führen. Wir sind sicher vor ihnen. Aber wenn sie ihr Ufer besetzen, werden sie merken, dass das unsrige unbesetzt ist. Und dann kommen sie unbedingt herüber. 'Tis clear. Ja, sie werden es bemerken. Aber nicht so schnell, wie ihr denkt. Sie sind zur größten Vorsicht gezwungen. Herüberschwimmen können sie nicht, um sich zu überzeugen. Das wäre höchst gefährlich für sie. Herübersehen? Das ist zu weit und würde auch nichts nützen, weil unsere Posten, wenn wir hier blieben, doch nicht offen zur Schau ständen, sondern so klug wären, sich zu verstecken. Dann kommt noch ein dritter Fall in Betracht. Könnt ihr euch den denken? Ich? Nein. Aber ich möchte gern wissen, ob Mr. Shorehand sich diesen unbekannten Fall denken kann. Die Absicht des Alten bei diesen Worten war natürlich, den Scharfsinn Old Shorehands auf die Probe zu stellen, und ich nahm an, dass dieser sich nicht darauf einlassen werde. Aber der riesige Jäger klopfte ihm auf die Achsel und sagte mit einem vergnügten Lächeln: »Wollt ihr ein Examen mit mir anstellen, alter Wabbel? Das macht mir Spaß.« »Freut mich sehr, dass es euch nicht beleidigt, sondern im Gegenteil ergötzt. Wenn man Mr. Shatterhand so reden hört, sollte man meinen, dass er allwissend sei. Ist es da ein Wunder, wenn man gern erfahren möchte, obwohl Shorehand auch etwas weiß?« »Den Gefallen kann ich euch wohl tun, Mr. Cutter. Ich weiß auch etwas.« »Was?« »Der dritte Fall, den Mr. Shatterhand meint, ist folgender. Die Roten wollen sich überzeugen, ob wir dieses Ufer wirklich besetzt halten. Sehen können sie es nicht. Gerade herüber dürfen sie auf der Strecke nicht, auf welcher wir uns wahrscheinlich ausbreiten. Also gehen sie über diese Strecke hinaus, schwimmen dort über den Fluss und schleichen sich hüben am Ufer hin, um unsere Posten zu entdecken.« »Und wenn sie keine finden, Sir?« »So wissen sie allerdings, dass wir fort sind und sie nur geäfft haben.« »Dann tritt aber doch das ein, was ich meine. Sie werden uns nachreiten und das nachts überfallen.« »Das müssen wir allerdings gewärtig sein«, gab Old Shorehand dem Alten zu. Er hatte bewiesen, dass er Scharfsinn besaß und mich verstand und erriet. Seinen letzten Worten aber konnte ich meinen Beifall nicht geben. Ich widersprach also. »Nein, das müssen wir nicht gewärtig sein, Mr. Shorehand. Es ist vollständig unmöglich, dass die Roten uns bis zum Abende einholen.« »So, wenn ihr es denkt und sagt, wird es wohl richtig sein.« »Es ist richtig. Wir müssen die Zeit berechnen. Wir haben nach dem Stande der Sonne jetzt genau 9 Uhr vormittags. Es vergeht eine Stunde, bis die Comanchen, welche hier waren, das Saskuan Kui erreichen. Sie haben zu berichten, zu erzählen, Vorwürfe anzuhören, dann wird Beratung gehalten. Und eine solche Beratung wird nicht in kurzer Zeit beendet.« »Ja, Sir, jetzt verstehe ich euch. Sagen wir, zur Berichterstattung und Beratung sind 2 Stunden nötig.« »Gut, dann ist es 12 Uhr. Sie kommen her, ist 1 Uhr. Sie besetzen den Fluss aufwärts und abwärts, wieder 1 Stunde, also 2 Uhr. Dann gehen Späher ab, um hoch oben oder tief unten den Fluss zu überschwimmen.« »Wie lange brauchen Sie, um hüben zu sein?« »Doch wenigstens wieder 1 Stunde, 3 Uhr. Sie schleichen sich diesseits am Ufer entlang, was Sie außerordentlich vorsichtig, also sehr langsam tun müssen.« »Wie lange wird es wohl währen, bis das ganze Ufer vergeblich nach uns abgesucht worden ist?« »Gewiss 3 Stunden.« »Sagen wir nur 2, dann ist es schon 5 Uhr.« »Nun wieder Beratung. Es werden Leute ausgesucht, die unserer Fährte zu folgen haben. Auch dieses kann nur sehr vorsichtig und unter großen Zeitverluste geschehen, denn die Roten haben mit der Möglichkeit zu rechnen, dass wir diese Gegend gar nicht verlassen, sondern einen Bogen geschlagen haben, um sie zu täuschen und von einer anderen Seite heimlich zurückzukehren. Ich schätze, dass wenigstens wieder 1 Stunde vergeht, ehe die Comanchen sich überzeugt haben, dass wir wirklich fort sind. Es ist also, wenn die eigentliche Verfolgung beginnt, schon 6 Uhr geworden. Das ergibt, wenn wir jetzt gleich fortreiten, einen Vorsprung von wenigstens 9 Stunden. Ist es da möglich, dass wir eingeholt werden? Pshaw, auf keinen Fall. Sie bekommen höchstens die Spuren zu sehen, die wir binnen jetzt und 2 Stunden machen. Morgen erkennen sie dann gar nichts mehr und können nicht wissen, wohin wir sind. Wenn wir jetzt also 2 Stunden weit westlich reiten und sie folgen uns, werden sie annehmen, wir seien dahin zurückgekehrt, woher wir gekommen sind. Diese ihre Meinung bekommt einen weiteren Anhalt dadurch, dass sie glauben, wir seien nur zu eurer Befreiung hierher gekommen. Wir haben diesen Zweck erreicht und sind wieder fort. Damit werden und müssen sie sich beruhigen. Meint ihr nicht, Mr. Shorthand? Eure Berechnung ist allerdings sehr richtig, nickte er zustimmend, fügte aber doch nachdenklich hinzu, wenn sie nicht dadurch auf den richtigen Gedanken geführt werden, dass sie das Ufer unbesetzt gefunden haben. Auf welchen Gedanken? Dass wir ihnen doch ein Schnippchen geschlagen haben. Auf diesen Gedanken werden sie allerdings kommen, aber sie werden nicht das richtige, sondern ein falsches Schnippchen erraten. Sie werden nämlich nicht denken, dass wir wieder zurück sind, sondern überzeugt sein, dass wir den Fluss nur deshalb so schnell verlassen haben, um, während sie hier unnütz nach uns suchten, einen tüchtigen Vorsprung zu bekommen und ihrer Verfolgung zu entgehen. Ja, wenn sie ahnten, dass wir wissen, wohin sie wollen. Das ahnen sie nicht. Ihr habt recht. Wenn wir jetzt aufbrechen, können wir schon nach 2 Stunden wieder umbiegen. Sie werden das nicht bemerken. Ich bin übrigens der Überzeugung, dass sie sich jetzt noch drüben an der Furt befinden. Wir dürfen also unsere Pferde leider nicht trinken lassen. Sie würden das sehen und daraus schließen, dass wir fort wollen. Die Tiere werden aber trotzdem bald Wasser haben, denn ich schlage nicht den Weg ein, den wir gekommen sind, sondern wir suchen das Flüsschen auf, an welchem die 2 Comanchen abwärts ritten. Warten wir nicht länger, es ist Zeit. Ende von Abschnitt 9.